Wer denn?« schrie Atreo außer sich. »Wer kann ihr denn den Namen geben, der sie und uns alle rettet?« »Mach nicht solchen Lärm, lass uns in Ruhe, wir wissen's auch nicht, wer es kann.« »Wenn du es nicht weißt, wer kann es denn wissen?« Sie öffnete noch einmal ihre Augen. »Wenn du nicht den Glanz tragen würdest, dann würden wir dich auffressen, nur damit wieder Ruhe ist.« »Wer? Sag mir, wer es weiß, und ich lasse dich für immer in Ruhe.« »Vielleicht die Ujulala im südlichen Arakel? Die weiß es vielleicht. Was kümmert's uns?« »Und wie kann ich dorthin kommen?« »Dort kannst du überhaupt nicht hinkommen, Kleiner. Du lebst zu kurz. Du würdest vorher sterben, ist zu weit. Im Süden viel zu weit, darum ist alles umsonst. Haben wir doch von Anfang an gesagt, nicht wahr, Alte? Lass es sein und gib es auf, Kleiner. Und vor allem, lass uns in Ruhe.« Damit schloss sie endgültig ihre leer blickenden Augen und zog ihren Kopf in die Höhle zurück. Atreo wusste, dass er nichts mehr von ihr erfahren würde. Zur gleichen Stunde fand das Schattenwesen, das sich aus der Finsternis der nächtlichen Heide zusammengezogen hatte, Atreos Spur, und es war auf dem Weg zu den Sümpfen der Traurigkeit. Nichts und niemand in Phantasien würde es von dieser Spur wieder abbringen. Bastian hatte den Kopf in die Hand gestützt und blickte nachdenklich vor sich hin. Wenn es nur darauf ankam, einen Namen zu erfinden, dann hätte Bastian der kindlichen Kaiserin leicht helfen können. Darin war er groß. Aber leider war er eben nicht in Phantasien, wo seine Fähigkeiten gebraucht wurden. Andererseits war er auch wieder ganz froh, nicht dort zu sein. In eine Gegend wie die Sümpfe der Traurigkeit würde er sich um alles in der Welt nicht hineingewagt haben. Und erst dieses unheimliche Schattenwesen, von dem Atreo verfolgt wurde, ohne es zu wissen. Bastian hätte ihn gern gewarnt, aber das ging ja nicht. Es blieb nichts anderes übrig, als zu hoffen und weiterzulesen.